Heute hören Sie ein historisches Feature, denn die Protagonistin, die Bäuerin Frieda H., ist inzwischen lange verstorben. Doch was sie der Autorin Angelika Perl bei vielen Treffen im Sommer 1990 erzählte, hat über den Tag hinaus Bedeutung. Die Lebensbilanz einer Bäuerin senden wir nicht ohne Grund am 7. Oktober. Heute ist der Geburtstag von Frieda H. Das Datum wird in der Sendung immer wieder auftauchen. Da ist ja auch ein Lied. Im grünen Wald, da wo die Drossel sang, wo im Gebüsch das muntere Rehlein sprang. Der Jäger zielt schon hinter einem Baum, das war des armen Rehleins Lebenstraum. Ich habe alles falsch gemacht. Lebensbilanz einer Bäuerin. Feature von Angelika Perl. Es geht noch weiter. Geschossen ward's und sterbend lag es da, dass man vorher so munter hüpfen sah. Er nahm die Büchse, schlug sie an den Baum und sprach, das Leben ist ja nur ein Traum. Ach, nee, kann man gar nicht singen. Das ist traurig, ne? Aber das hier, na, sehen Sie mal, der Jäger, das schießt doch nicht immer. Das wäre für mich nichts gewesen. Aber der Jäger, der konnte im Wald rumströmen, immer wenn er wollte. Frei laufen, tun, machen, das Wild pflegen und so weiter. Fand ich schön. Frieda H., eigentlich Frieda Elsa H. Sie lebt in einem Vorort östlich von Berlin. Allein und sehr bescheiden. Unauffällig. Eine kleine alte Frau. Als Nachbarin meiner Eltern kannte ich sie viele Jahre. Wie man sich so kennt. Ich wusste nur, dass sie ihr Häuschen und den Garten tipptopp in Ordnung hält, ihr Obst und Gemüse verschenkt, noch immer mit dem Fahrrad alle Wege selbst erledigt. Und viel singt. Vor allem bei der Arbeit. Der Lehrer selbst, also wo ich noch ganz klein war, der mir Geigenunterricht wollte geben, der muss auch haben gedacht, ich kann singen, ne? So denke ich. Der wollte mir Geigenunterricht geben. Damals. Muss immer wieder die Leute, die Menschen beneiden, die heute alles und alles bequem lernen können. Alles lernen, wer heute will, der kann. Er braucht es, ob er es verwerten tut oder nicht, aber ist das schön, wenn ein Mensch was kann? Ich finde das ganz, ganz toll. Ich sagte, wo ich gearbeitet habe, da haben die Tischler, denke oder die. Manche haben es gesagt, ist die aber neugierig. Ich war nicht neugierig, ich wollte es können. Ich wollte es lernen. Also versucht habe ich alles. Ich habe alles und alles verkehrt gemacht, wenn ich so denke. Ich hätte ja in jeder Weise hätte ich. Mir ging es nicht schlecht wirtschaftlich, mir ging es gut. Aber ich bin kein Mensch, der Säcke, so sage ich immer, voll Geld sammelt. Ich bin zufrieden, wenn ich zurechtkomme und wenn, was ich brauche. Und wenn ich nicht so viel habe, dann teile ich es mir ein. Aber zufrieden bin ich immer und unzufrieden eigentlich nie. Auch mit meinem Zustand, dass ich nun total allein bin. Im Allgemeinen sind alte Leute heute nichts mehr wert. Überhaupt nicht. Nicht ich. Eigentlich alle nicht. Ich will mir nicht hinsetzen, die Hände in den Schoß legen. Ich will es aber machen. Das hat doch mein Schwiegersohn gesagt. Ich glaube, Mutter macht sich lieber alles allein. So ist es nicht ganz. Aber wenn ich es schaffe und fertig gemacht habe, dann freue ich mich. Wir haben oft am Gartenzaun geplaudert, Frieda H. und ich. Über gewöhnliche Sachen, Alltagskram. Irgendwann kamen wir dann ernsthaft ins Gespräch. Wie wenig ich über sie wusste. So viel Leben hinterm Gartenzaun. So viele Geschichten. Und Geschichte. Ich fing an, die Erzählungen der alten Frau auf Tonband aufzunehmen. Ich dachte, diese kleine Frau, woher nimmt sie nur die Kraft? Immer in Aktion und Bewegung. Der Arbeit hat sie sich immer gestellt. Mit 53 Jahren baute sie in der sozialistischen Mangelwirtschaft ihr Häuschen. Das war die Not. Es gab weder Zement, es gab weder Land, es gab nicht mal Geld, dass man was konnte richtig kaufen. Ich bin in Rinnstein. Da bin ich gegangen, habe einen Rinnstein, einen Beutel gehabt, das Fahrrad, und Sand zusammengefegt, Steinchen habe ich gebraucht, Kieselstein und sowas, gesammelt und hergebracht. Und mein Schwiegersohn hier, der sagt manchmal, was du hier an der Wand geklebt hast, möchte ich bloß wissen. Da geht auch nicht ein Körnchen ab. Ich weiß es heute selbst nicht, wie ich das gemacht habe. Ich muss immer, wenn ich daran denke, an die Vögel denken. Wenn ich die ihr Nest bewundere und wenn ich einen Vogel, das darf man als, ich finde, das untersuche ich bis zum Letzten. Und da fällt mir hier immer das Haus ein. Zum größten Teil habe ich das geputzt, mit der Hand dran geschmissen. Alles mit der Hand. Im Rathaus haben wir dann mal Bretter gekriegt, die wir dann auch brauchten, weil wir mussten gegennageln. Und dann die Sauerkrautplatten, die haben wir auch zu kaufen gekriegt. Also so haben wir denn das hier. Neue Fenster hatten wir reingemacht und so weiter. Also so haben wir das so hingekriegt, wie es eben nun schon wieder 30 Jahre steht. Das Haus hier. Als Frieda Elsa und ihr Mann das Grundstück 1962 übernehmen, ist der 1500 Quadratmeter große Garten verwildert und die kleine Laube kaum bewohnbar. Nicht mal Wasser gibt es dort. Pauline W., die Eigentümerin, will verkaufen. Sie ist alt und kränklich, muss ins Pflegeheim. Frieda und ihr Mann sind die einzigen, die sich um sie kümmern, und sie möchten ihr das Häuschen abkaufen. Die Papiere sind schon ausgefüllt. Da stirbt Pauline W. Den Kaufvertrag hat sie nicht mehr unterschrieben. Dann stirbt auch Friedas Mann. Die Zeit vergeht, die Mauer fällt. 27 Jahre hat Frieda auf dem Grundstück gelebt und plötzlich stehen irgendwelche Enkel vor der Tür. Ja, dann waren sie auch hier. Aber ich habe sie gegeben. Die ganzen Papiere, was ich hier so hatte, und das lag ja alles irgendwie rum, Fotos, Briefe, alles habe ich fein gesammelt. Manchmal denke ich, ich bin gar nicht, aber da habe ich doch gedacht, wie ordentlich man war. Da muss ich doch haben gedacht, vielleicht kann ich dir eine Freude mal mitmachen. Wie das nun weiter wird, ich glaube, dass sie nicht die ihre Erbschaft in Ordnung bringen können. Ohne Erbschein können sie ja, haben sie noch kein Recht. Das glaube ich sicher. Dass sie das nicht haben. Sonst, sie waren dann schon mal hier, dann waren sie noch mal hier. Sie haben gefragt und ich habe, also zu mir waren sie höflich, aber ich war es auch gewesen. Ich habe sie, sie können sich alles angucken, ich habe sie auf den Boden lassen, ich habe sie geschickt, können sie angucken und so weiter. Ich habe ja immer irgendwo geputzt und gebessert, immer. Immer habe ich was ausgebessert, sonst wäre es auch schon zusammengefallen, ne? Mutter, unterm Dach ist ein Erstle gebaut. Schau, schau, schau, ja, schau. Da hat der Dompfaff ein Pärchen getraut. Trau, trau, trau, ja, trau. Ach, Mutter, ach, sieh nur, wie glücklich sie sind. Sie fliegen hin und her, sie fliegen übers Meer. Ach Mutter, ach wäre ich ein Schwalbenkind. Wie schön das wäre, ja wär. Ja. In West-Berlin sind sie zu Hause, die Enkel von Pauline W., der früheren Besitzerin. Diese entfernten Verwandten, die es auf einmal so unwiderstehlich ins Grüne zieht. Da hat er gesagt, wenn er als Eigentümer, hat sich gleich als Eigentümer, kann er eine Frau in diesem Alter nicht wohnen lassen, hat er gesagt, gefährdet durch schlechte Decken. Und der Ofen belastet das und es könnte mir was passieren und dann wäre er als Eigentümer verantwortlich. Also was, wie er sich das hat zurechtgedichtet. Und ich habe gedacht, die sind gut. Na, ich weiß nicht. Also man kommt manchmal hinter solche Schliche. Das hat er wirklich gesagt. Das kann er nicht verantworten, also müsste ich raus. Aber was, dass das nicht vorwärts geht, das sind die Schwierigkeiten. Die wären hier gewesen schon, dass sie noch nicht, sie sagte, was sie haben schon, Erben, die eventuell Erben, Tanten und was weiß ich, hat sie überall schon geforscht. Und nur eine, der fand sie die Sterbeurkunde nicht, aber das Grab wäre da. Und wenn das Grab da ist, dann müsste die Sterbeurkunde irgendwo sein. So hat sie mir das erzählt. Also die haben knapp, wie das alles so war, da hatten die sich schon erkundigt, wo noch kein Mensch dran gedacht hatte. Das habe ich dann erst mal später alles, so bin ich dahinter gekommen. Also sie waren ganz im Anfang hier. Ich sage die Mauer, ob die überhaupt schon da richtig gefallen war, da waren sie aber hier. Das war das Erste. Bin ungerne rüber gefahren. Ungerne. Ich habe wirklich auch das Gefühl gehabt, dass man als Ostler minderwertig angesehen wird und richtig genommen waren es wir auch. Wir waren es einmal auch, Frau. Stimmt's? Wir waren es. Wir hatten das nicht, wir hatten das nicht und wir hatten das nicht. Ach, wenn ich heute zurückdenke, nein, es fehlte praktisch alles. Aber trotzdem war man zufrieden. Und was denn war, ja, als Rentner konnte ich ja gehen, aber wenn ich in Reinickendorf war, ich bin Reinickendorf, da habe ich mir das Geld dann geholt, die 100 Mark, die Rentner kriegten. Also wenn ich sie hatte, dann bin ich erstmal in die Ecke gegangen. Ich konnte mir das Weinen nicht verkneifen. War mir das schlimm. Und die Mauer selbst, also wie das ist gewesen, ich bin, seit die Mauer gefallen ist, war ich auch nicht mehr drüben. Ich hatte im März desselben Jahres, hatte ich mir noch die 100 Mark geholt. Und da sind ja, da hat man mir gesagt, du kannst jetzt auch noch mal gehen, die 100 Mark holen. Ich habe es nicht gemacht. Ich bin seitdem nicht einmal drüben gewesen. Bis heute nicht. Es verlangt mich nicht danach. Wir haben hier, was man braucht. Oder auch die schönen Gedichte. Siehst du die Wäscherin dort bei den Linnen? Die Alte dort im weißen Haar. Das ist so ein herrliches Gedicht. Die rüstigste der Wäscherinnen. Im 76. Jahr, sie hat gespart, sie hat gesonnen, sich Flachs gekauft und nachts gewacht, den Flachs zu feinem Garn gesponnen, das Garn dem Weber hingebracht, der hat's gewebt zur Leinewand, die Schere brauchte sie, die Nadel, und nähte sich mit eigener Hand ihr Sterbehemde Sondertadel. Sie hat's verwahrt im Schrein am Ehrenplatz. Es ist ihr erstes und ihr letztes, ihr Kleinod, ihr ersparter Schatz. Ist das nicht ein schönes Gedicht? Traurig ist es ja. Ich glaube an eine Einigkeit. Meine Kinder erleben das nicht mehr, an eine richtige Einigkeit. dass wirklich das so ist. Ich möchte sagen, wie wir so hier. Also wir waren doch, ich möchte sagen, es hat einer am anderen nichts getan. Also es im Allgemeinen friedlich erlebt haben wir. Wenn man sich bescheiden gegeben hat, so glaube ich das. Ich weiß, woher das so kommt, weiß ich nicht. Aber ich halte eisenfest zu die Ostdeutschen. Mein Bruder, seine Frau, die hatte einen Sohn, Ese, mein Bruder hat geheiratet. Und na, der war, wie der reinkam, und da hatte ich mir damals, da war das Mädel nicht da, gleich das war am Anfang, der Küchenfenster habe ich geputzt. Der ging durch, der hat nicht guten Tag gesagt. Und nachher haben sie ihm gesagt, dass ich Erich, weil das ist seine Vaters Schwester wäre. Und dann hat er sich entschuldigt, er hat gedacht, wer ist jetzt Mädel. Na, wenn man sowas sieht. Und da habe ich das so empfunden, genau so, wie es früher als war. Deswegen mochte ich wirklich nicht Westdeutschland. Weil ich habe gedacht, auch da im Westen, dass es anders sein wird, wie es bei uns war. Jetzt war die DDR, da hörte das auf. Knecht, Dienstmädel oder so ein kleiner Knacker, wie es da bei uns so war. Und deswegen hat mein Bruder auch gesagt, ich bin östlich angehaucht. Ich war es in dem Sinn, weil das aufgehört hatte, der eine so viel, der andere so wenig, der eine ein Knecht, der andere ein Dienstmädel. Und es hat wirklich aufgehört. Das war nicht mehr. Die sind dann arbeiten gegangen zusammen und so weiter, auch wie die noch. Die meisten hatten ja ein bisschen gesiedelt. Die Vertriebenen, die Großbauern haben aufgehört. Das alles, muss ich sagen, das hat mir gefallen. Aber deswegen bin ich deutsch geblieben. Ich war immer, und mein Bruder sagt, ich bin östlich angehaucht. In dem Sinn war ich es. Aber das dreht sich nur um diese Probleme, die Geringschätzung gegen arme Leute. Die waren mir immer schlimm. Ich glaube, wir kommen in eine saubere Sache, kommen wir gar nicht mehr rein. Ich glaube nicht. Da ist so viel Schmutz. Das hat sich so viel Schmutz gesammelt. Also das empfinde ich furchtbar. Also was für Fehler ich gemacht habe, das glaubt kein Mensch. Sagen Sie mal, sitzt da ein großer Vogel auf dem Stall oder sehe ich was Komisches? Nee? Was ist denn das, eine Amsel, so eine dicke? Ist die dick? Ich weiß nicht, kein Zank und nirscht und nirscht und nirscht. Das haben wir einfach nicht gekannt. Ich glaube, manchmal denke ich, das macht die Armut. Die Leute sind so reich, davon werden sie so schlecht. Die ist die Oma. Heimattreffen war sie. Und die spricht genauso, wie bei uns gesprochen wurde, hat sie gesagt. Und nee, ich war zum Heimattreffen. Nee, dass ich das noch erlauben durfte, dass ich die Heimat sagen konnte. So hat sie das zu mir gesagt. Also das ging mir so richtig nah. Tja. Wissen Sie, wie ich so klein war? Die Toilette, wenn man draußen in den Feldern war, und um sich gut zu verstecken, da ging ich weit in das Weidenfeld rein. Und da habe ich mir hingesetzt, mit der liebe Gott, mein Po nicht sah. Also, aber so war es wirklich. So war's. Frieda Elsa ist voller Geschichten. Erinnert sich an 1000 Kleinigkeiten, auch wenn das alles schon über 70 Jahre zurückliegt. Und dann haben wir, wenn dann die Mutter und der Vater weg waren, für den Hund Suppe gekocht, wo wir alle kleiner noch waren. Aber nur Mehl und Wasser. Dann haben wir einen Löffel gehabt. Dann ging es reihum. In der Mitte der Hundetopf mit die Suppe. Jeder ein Löffel. Jeder ein Löffel. Da hätt's keinen Streit gegeben, dass einer den Löffel mehr ablecken wollte wie der andere. So, wenn dann wurde geguckt, so, das gehört dem Hund. Das Mitteilen von armen Kindern, das hab ich so in Erinnerung und so gut im Gedächtnis. Und so sind Kinder doch manchmal unendlich gut. Was später irgendwas alles dazukommt, ist eine andere Sache. Die Armut, meine Mutter war so arm, muss ich sagen. Wir hatten einen herrlichen Obstgarten, wunderbares Obst. Und in der Stadt, die Arbeitslosigkeit damals, da kam eine Familie, da waren etliche Kinder, die haben unsere Armut geteilt und sind von unserer Armut noch satt geworden. Was alles geht im Leben, wenn der Mensch will. Obwohl die Familie zum mittleren Bauernstand gehört, ist die Armut groß. Frieda wird als sechstes Kind am 7. Oktober 1909 geboren in Meseritz, Land Grenzmark, an der damaligen deutsch-polnischen Grenze. Von ihrem Bauernhof bis zur Schule sind es etliche Kilometer. Bei jedem Wetter werden sie zu Fuß und in Holzpantinen zurückgelegt. Aber Frieda geht gern, denn sie lernt gern. Vor allem liebt sie das Fach Singen. Manchmal singt mein Herz mehr wie ich, sagt sie heute. Und damals? Weihnachten, Chor, ein Kinderchor für die Weihnachtsfeier. Und da war ich denn, ich muss jetzt lachen, da war ich so da drin, der Meister. Und der Lehrer, der konnte nicht singen, aber Geige hat er gespielt nach Noten. Und der musste ich vorsingen, die Melodie. Und ich konnte irgendwo mal was hören, dann konnte ich die Melodie. Das war mir einfach so gegeben. Und da waren wir denn. Dann auch zur Beerdigung. Ich bin in jede Beerdigung mitgegangen. Hab mir so gern die toten Kinder angesehen. Die schliefen so hübsch und ich fand's schön. Ich habe den Toten nicht gesehen, aber das hübsch eingebettete Kind. Also ich konnte das so mit Inbrunst singen, wie man das so sagt. Dann war ich so elendig ehrgeizig. Turnen wäre mein Fach gewesen. Rennen, laufen, Jungs und Mädchen zusammen. Das war der einzige Sport damals. Und ich hätte nicht aufgegeben, wenn ich nicht der Erste beim Wettrennen wäre gewesen. Ich musste der Erste sein. Und da haben wir so eine flotte Jungs gehabt. Ich wollte immer die sein. Da bin ich so gerannt. Und man musste dann beim Rennen den antreffen. Den habe ich so angetroffen, dass er gleich auf die Nase lag. Stand der Lehrer. Aber nein, sagt er. Kind, das geht doch so weit, das geht doch so weit. Ich wollte ihn ja nicht umstoßen, nur antippen, aber ich konnte nicht anhalten in meinem Lauf. Mit 16 beendet Frieda die Dorfschule. Da ist ihr Vater schon 8 Jahre tot. Die Mutter zieht mit viel Liebe ihre 3 Töchter und 7 Söhne allein groß. Sie kann aber nicht verhindern, dass sich ihre Kinder wegen der Armut auf anderen Höfen verdingen müssen. Auch Frieda. Ich wollte mich nicht festlegen. Ich konnte mich nicht, weil ich das so entsetzlich fand, ich muss schon sagen, ich habe die Knechtschaft damals so furchtbar empfunden. Und dann habe mich immer so verpflichtet und gewollt hat uns jeder. Ich habe mich immer so verpflichtet, dass ich gehen kann, wenn es mir einfällt. Das war meine persönliche Freiheit und mein Trost denn immer. Frei und ungebunden will sie sein und einen richtigen Beruf erlernen. Vielleicht Krankenschwester, aber nicht heiraten. Dann der Antrag von ihrem Max. Sie überlegt hin und her. Was machst du nur? Sagst du dem Mann ab? Aber so einfach geht das nicht in der damaligen Zeit. Jedenfalls sind wir mit meinem Mann zum Standesamt gegangen, Aufgebot bestellt, zur Kirche, zum Pfarrer. Ich habe in der Kirche kein Glockengeläut genommen, keine Kissen zum Knien, nichts und nichts habe ich genommen, was Geld kostet. Weil meine Mutter so viel Tränen vergossen hat bei der Hochzeit, nach der Hochzeit meiner ältesten Schwester. Und dann wollte sie noch eine Gans schlachten. Nein, es gibt es nicht, ich will nichts und gar nichts will ich. Kein Trinken durfte bestellt werden, nichts. Aber draußen, der Garten, da war der ganze Ort versammelt. Und da habe ich lassen die Fenster verhängen. Gar nichts und gar nichts wollte ich haben. Nur, dass es ja sollte nichts kosten. Dann ist geboren das erste Kind. Das war 1932. 33 im Februar ist das erste Kind geboren. Mein Bruder, der Bäcker, der war seinerzeit zu Hause. Der hat nur auf dem Heuboden sich versteckt, weil er sich nicht mehr mit anhören konnte. Und dann hat er Krachke, hat er Energisches aufgetreten und hat verlangt, sofort einen Arzt anzuschaffen. Die Hebamme war da 3 Tage, 3 Nächte und der Arzt war den einen Tag da. Und dann war das Kind geboren mit Zange. Ein Junge. 2 Mädchen kommen nach, 1934 und 1939. Inzwischen sind auch Friedas jüngere Brüder erwachsen. Das väterliche Erbe müsste eigentlich geteilt werden. Doch das wäre das Ende für den kleinen Hof. Deshalb gehen 9 Geschwister zum Notar und verzichten auf ihr Erbteil. Die Mutter kann bleiben und ein Bruder führt die Wirtschaft weiter. Das bedeutet, nur aus eigener Kraft wird sich Frieda Elsa etwas aufbauen können. Und das will sie auch. Sie geht zu verschiedenen Bauern aufs Feld arbeiten und schneidet Weiden für die Korbflechter. Da habe ich dann die Weiden geschält und da hat die Bauernfrau gewogen. Ich habe geschält, trockene Weiden. Die wurden auf Stangen ausgebreitet und am Tag über muss schöne Sonne sein, gutes Wetter. Die wurden getrocknet und dann wieder gebunden in solche dicke Bündel unten, oben. Und dann hat sie sie gewogen, hat sie mit ihrem Mann, der war eine fleißige Frau. Da hatte ich 2 Zentner geschält und die beide zusammen ein. Sie selber hat es mir gesagt und gescheit. Ich konnte es selber nicht glauben. Also ich hab so wahnsinnig arbeiten können und ich war klein und schwach und doch habe ich so schrecklich geschindert. Heute tut es mir leid. Hätte mir so einen schön machen. Aber dann habe ich, da war, die hatten ja Vieh auf der Weide in die Koppeln. Lief alles durcheinander. Und da war eine Jungkuh, jung, ganz jung, belegt. Und die war klein und ich liebte das. So eine kleine Kuh genügt mir und die Kuh habe ich mir fürs Weidenschälen denn gekauft. So, da hatte ich die Kuh und Schwiegermutter hatte Ziegen und da habe ich noch eine Ziege dazu gestellt. Und dann hatte ich mir auch ein paar Ferkel gekauft und Schweinefett gemacht und auch geschlachtet 1, Kaninchen. Hühner jede Menge, Land gepachtet von der staatlichen Forst, 2 Morgen. Gebuttert habe ich, Butter verkauft. Ich hatte so viel Butter von der Kuh. Also ich hatte einen total vollen Haushalt. Sie hat es geschafft. Der Familie geht es gut und mehr noch. Sie legt Sparbücher an, kauft Land, will bauen. Doch da reden die Männer im Dorf auf einmal von einem 1000-jährigen Reich. Wo das hat angefangen, eine Versammlung. So, es musste jeder gehen. Mein Mann ging auch. Und kam er wieder. Also, feine SA-Stiefel, gelb, die haben mir gefallen. Na, dachte ich, die Stiefel, ja, die fallen nicht auf. Gelbe Stiefel gibt es auch so. Und mein Mann, dem war eigentlich alles gleich, was ich gesagt habe und was ich gemacht habe. Dann hat er auch eine Uniform mitgebracht, aber die wurde gleich weggesteckt. Ich weiß es bis heute nicht, ob er beigetreten war oder nicht. Dann kamen sie kassieren. Das war in unserem Ort der Ortsgruppenführer. Und das nächste Dorf, das war sein Cousin, der war, das war wieder ein größeres Dorf, jedenfalls war er über den. Und die beiden gingen Gelder einkassieren, Beitragsgelder. Und die taten beide saufen. Sperling hießen sie beide. Und dann habe ich gesagt, das fällt mir gar nicht ein, für euch Saufgelder zu geben. Und ich sehe mich heute noch, wo ich das gesagt habe, ich habe keine Angst gehabt, ich war empört. Die gehen kassieren und gehen versaufen. Ich habe nicht mal an die Partei gedacht, aber das, was sie mit dem Geld machen, daran habe ich gedacht, dass es versaufen gehen. Und es war so. Und dann der Krieg. Alles verloren. Der Mann bei der Wehrmacht im Osten, die junge Frau mit ihren Kindern auf der Flucht. Über diese Zeit hat sie nie gesprochen. Es war zu schrecklich, sagt Frieda. Alle vier erkranken schwer an Typhus, 6 Monate Lazarett, dann gleich wieder Landarbeit. Auf einem Bauernhof nahe bei Berlin hofft sie mit ihren Kindern die nächste Zeit zu überleben. Und dann bin ich hinter die Drillmaschine, muss man hinten an die Tüllen stochern, damit sie nicht versacken. Mit Quecken oder Gras oder sowas, dann kann der Samen nicht rausrutschen. Und da musste ich stochern. Und dann habe ich den, wo die Körner drin sind, hinten in diesem Kasten, hochgehoben. Und vorne ging der Bauer, der musste auf die Fähre aufpassen, dass er in die Spur blieb. Konnte mich hinten nicht beobachten. Der Bauer, nenne ich das jetzt, war ja auch ein Vertriebener. Aber sonst waren sie nicht schlecht, aber die konnten sich im Bauch vollschlagen, wenn es Essenszeit war. Und ich nicht. Ich habe mich nie gemeldet. Nie habe ich was gesagt. Aber dann habe ich in den Drill mal in den Kasten reingefasst und die Körner im Busen geschoben, hier rein. Und wenn denn die ihre guten Stullen verputzen taten, dann bin ich weit übers Feld mit meinen großen Stiefeln gerannt, rein in die Wohnung, unten was untergelegt, die Körner rausrutschen lassen. Und dann haben die Kinder die Kaffeemühle genommen, gemahlen und das war dann unser Essen, unsere Suppe zum Abendbrot und ein bisschen Viehsalz dran. »1947 kommt Max, Friedas Mann, aus russischer Kriegsgefangenschaft zurück. In einer mecklenburgischen Kleinstadt findet er Arbeit und Wohnung für seine Familie. Und schon gräbt Frieda wieder ein Stück Land um und baut Gemüse an. Eine bezahlte Arbeit findet sie auch. Und zwar Wohnwagen geputzt. Also ich habe wohl gedacht, man muss Arbeit haben, aber dass man Geld dafür kriegt, wusste ich nicht. Dann bin ich aber so gegangen, bis alle raus waren aus den Baracken, die Arbeiter. Die mussten ja früh gehen. Habe ich mich immer versteckt. Und wenn ich habe gesehen, die sind fort, dann bin ich reingegangen und habe gescheuert und geschuppt und gemacht wie eine Wilde. An Wasser habe ich nicht gespart. Und dann irgendwann kriege ich mal Geld zugeschickt von der Post. Ich wusste überhaupt nicht, was das sollte. Ich kriege ja Geld und so weiter. Und dann habe ich mir das erstmal durchgelesen, dass es Gehalt war. Gehalt von der Deutschen Reichsbahn. Sie hat nichts Richtiges gelernt, aber dafür gibt es ja die sozialistische Weiterbildung. In Lubmin bei Greifswald soll sich Frieda beruflich qualifizieren. Und ich habe gedacht, lass sie ruhig lernen, ich werde mir schon die Ostsee ansehen. Also da hatte ich mich geschnitten, wie ich hinkomme, packt mich der Ehrgeiz. Ganz schlimm. Nicht nur fachlich. Auch ideologisch wird Frieda von den Lektoren geschult. Da muss ich noch lachen bei der Politik. Ich habe versucht, was ich konnte. Da habe ich versucht, auch wenn er seine Reden geschwungen hat, dies Wichtige mitzuschreiben. Das habe ich so hingeschrieben, was ich selber gar nicht lesen konnte. Und dann kam er vorbei und dann nimmt er mein Heft in der Hand. Ach, ich hätte mögen versinken in der Ehre. dachte ich hinterher, na, der wird gedacht haben, die wollte wohl Steno machen. Also mehr hat es nicht ergeben, meine Stichpunkte. Dann war die Mathe. Und das war die Mathe. Der Lehrmeister, der auch mit mir war, der war nur dümmer wie ich mit Mathe. Der konnte auch nicht. Und dann durften wir die Prüfung noch einmal machen. Aber der Lektor in Mathe, da hatte eine Geliebte und das war streng verboten. Das war ganz streng und ich wusste davon, ich hätte nie verraten, auch wenn ich wäre total durchgefallen mit der Mathe. So was habe ich nie gemacht, mein Leben nicht, mit nichts. Und so hat er mit uns extra gemacht. Na und wir haben geschrieben und das Ergebnis hat er gesagt. So, dann war ein Teil gut und richtig und wir waren durchgekommen. Frieda liegt eben mehr das Praktische. Sie kennt jede Schraube, braucht keinen Messschieber, sie hat Augenmaß. Lagermeister ist sie nun und gibt ihren Schlossern das Arbeitsmaterial aus. Mit den Schreibtischmenschen versteht sie sich weniger gut, denn durch sie lernt Frieda die sozialistische Planwirtschaft kennen. Ich habe ja müssen nachher die Neuaufstellung, was für das kommende Jahr verbraucht wurde. Wenn ich an die Zeiten denke, wie da gearbeitet wurde, na, traurig. Da wälzte von oben herab, wälzte das eine immer auf den nächsten. Ich war der Letzte. Und ich habe das geschafft in kurzer Zeit. Da hat der Chef manchmal angerufen, wie haben wir das so schnell geschafft, sagt er. Und ich nahm mir nur die Karten und habe mir die Endergebnisse angeguckt, was alles verbraucht wurde. Das hatte ich dann auf die Karten, das habe ich abgeschrieben und das war fürs nächste Jahr gültig. So, also so hatte ich das im Nu raus. Also das war für mich überhaupt kein Problem. Die Fachkräfte, alles drum und dran geschludert haben die von oben an am meisten. Wenn die Kontrollen kamen von Greifswald, da kam ein hierher. Während die bei waren, da habe ich Minus, Plus geregelt. Wo die beistanden, ich verstehe gar nicht. Ob die sind blind gewesen oder was. Das habe ich so gemacht im Handumdrehen auf links. Da war ich so firm drin. Da wurde dann schnell ein Stoffzettel genommen, wenn es gefehlt hat. Eine Wagennummer, ein Schloss herangewunken, unterschreiben lassen und ich weiß nicht. Ungern nimmt sie ihren Urlaub und wenn sie es einrichten kann, geht Frieda auch sonntags arbeiten. 54 ist sie jetzt und bis zur Altersrente könnte es so weitergehen. Und vielleicht sogar noch etwas länger. Durch einen Unfall kommt alles anders. Großer freier Platz, also hucklig und pucklig, aber Eisflächen so und ich immer gefahren. Ich hatte bloß 2 Minuten bis zur Arbeitsstelle von da mit dem Fahrrad. Und da bin ich gestürzt und da war die Sprache weg. Und das war so, als ob mich jemand hier gepackt hätte, mit voller Kraft auf den Stumpen geschmissen hätte mit dem Kreuz. Ach, da kam ein Mann, der wollte mal hochhelfen. Da habe ich gedacht, der soll mir nur an den Zaun ranstellen. Und dann bin ich in ein Krankenhaus gekommen, da haben die geröntgt, also die Fraktur, der linke Lendenwirbel. So, dann habe ich auf Bretter gelegen, die ganze Zeit da. Aber ich muss sagen, das ist die Rente, die ich abgelehnt hatte. Denn auch wie kann man so dumm sein? Ich wollte arbeiten, wollte doch keine Rente. Das konnte ich ja nicht fassen. Rente war für mich fürs Leben erledigt. Das war was für andere, aber nicht für mich. Na jedenfalls, und da ging es den Berg ab mit mir eigentlich. Hab's doch nicht verkraftet. Das war dann eben nicht mehr der Trische. Ach, also ich möchte jeden raten, der soll sein Leben genießen. Aber richtig, was ich gemacht habe mit, es gibt solche Sucht, Trunksucht und Desssucht und die Sucht. Aber auch Arbeitssucht. Und das ist auch eine Sucht. Und die habe ich gehabt. Wirklich. Die habe ich gehabt. Und ich glaube, ich bin noch nicht ganz los. Wenn ich denke, das war doch so schrecklich alles. Richtig genommen, die Welt, die hinter mir liegt, ich finde sie nicht schön. Thank you. Als Frieda merkt, dass es falsch war, die Unfallrente abzulehnen, ist es zu spät. Nun steht sie da, kann nicht mehr arbeiten. Und noch 6 Jahre bis zur Altersrente. Ihr Mann verdient zwar genug, aber sie will ihr es auch dazu tun. So besinnt sich Frieda Elsa auf ihren Garten, baut wieder Gemüse an, verarbeitet das Obst, hält Hühner und Kaninchen. Mit 60 dann die Rente. Meine erste Rente von der Reichsbahn, 135 Mark. Dann wurden mal 5 Mark zugelegt. Die Benachrichtigung, die war teurer als wie das, was sie zugelegt hat. Mal 5 Mark, dann waren es mal 10 Mark. Und dann kamen mal die Dienstjahre hinzu. Pro Dienstjahr 15 Mark, so war das. Und so hat sich es dann gestapelt bis 246 Mark. Und das allerletzte, das sogenannte Vermögen, war nachher 300 und in die 30er Mark, 36. Und da war dann schon die Witwenrente dabei, das waren dann, weil er im Bergbau war, anstatt 45 Mark, das waren dann 50 Mark. Und das war dann meine Rente bis dann durch die Wende die Renten aufgebessert wurden. Ringe, meine Hände sind abgeschuftet, abgearbeitet. Hier wirkt ein Ring hässlich dran. Das weiß ich, doch. Aber Ohrringe, für Ohrringe habe ich im Leben immer gehabt. Die sind schon ein bisschen lang für mich, nicht? Für so einen alten Menschen. Denke ich, was ist denn hier so kaltes? Wenn das denn so rumschwenken war. Ich denke mal, manche mögen schon drüber lachen. Na, so eine alte da. Also ich habe, glaube ich, weil es viel Papier war. Die Berliner habe ich gehabt. Weil es viel Papier war, deswegen. Nicht das Wissenswerte, aber das war eine große Zeitung und man hat sogar Stücke Papier gebraucht. Ne? Honecker im Fernsehen. Und jedes zweite Wort war durch den kratzischen Blick. Und er hatte immer noch nicht sprechen können. Und er wälzte die Zunge durcheinander. Da könnte ich verrückt werden. Und den schäme ich mir. Ich dachte, wenn er jetzt seinen Salm da von sich gibt, alles, dann lass ihn doch erzählen. Aber mit der Demokratischen Republik hat er die ganze Sendung ausgefüllt. Den richtigen Sozialismus wird es erst geben, wenn er mal das Wort aussprechen kann. Und der Sozialismus ist zu Ende. Und er hat es nicht gelernt, auszusprechen, das Wort. Diese Deutsche Demokratische Republik wurde am 7. Oktober 1949 gegründet. Genau an diesem Tag wird Frieda 40. Aber erinnern kann sie sich daran nicht mehr. Ich frage nach. An Feiern hat man damals nicht gedacht. Die Sorgen und Nöte waren einfach zu groß, lautet die Antwort. Viele Jahre später, Mitte der 60er, sieht es dann schon ganz anders aus. Und das war dann schön, weil dann zu meinem Geburtstag, 7. Oktober, meine Kinder kamen. Die hatten dann frei. Das war dann doch der 7. Oktober in dem Sinne, dass frei war, Feiertag. Da war dann das doch schön für die ganze Familie, weil wir dann hier zusammen waren. Aber Jahr für Jahr war das dann so. Du warst schon, voriges Jahr war es schon schwierig mit dem Geburtstag. Da war kein 7. Oktober. Hat er uns direkt gefehlt. Seit der Wende sieht Frieda ihre Familie immer seltener. Viel hat sich verändert. Und sie versucht, damit fertig zu werden. Enkel und Urenkel und besonders die eigenen Kinder gehen ihr über alles. Und heute fühle ich mich, wenn ich zurückdenke, schuldig und ich denke, ich müsste was gut machen. Und immer habe ich das Gefühl gehabt, ich muss an den Kindern noch was gut machen. Und Ich muss sagen, wenn ich heute, ich denke so oft zurück, zu oft, und ich habe immer noch das Schuldgefühl. Und davon ist auch meine Einstellung. Also wenn ich was habe, kein Kind hat es verlangt, dass es da war, die kam. Und so, ich habe einfach das Schuldgefühl. Weil sie durch dieses Leben, was sie durch die Vertreibung mitmachen mussten, gesundheitlich schwer gelitten haben. Alle drei. Ach, was habe ich hier die Kinder immer vorgesungen? Jeden Abend ins Bett. Guten Abend, gute Nacht, von Englein bewacht, von Näglein besteckt, schlaf unter die Deck. Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. So ungefähr. Und dann hatte ich unser Morgenlied. Ich weiß nicht. Die habe ich immer was vorgesungen. Ich dachte, das brauchen wir schön für die Nacht und so weiter. Frieda und Max. Wenige gemeinsame Jahre haben sie im Alter. Während sie früher die heimatliche Feld- und Viehwirtschaft besorgte, arbeitete er beim staatlichen Forst. Dann musste er in den Krieg, danach in russische Kriegsgefangenschaft. Bei der Wismut schuftete er 10 Jahre unter Tage für einen Hungerlohn und weit weg von der Familie. So war es Frieda, die eigentlich die Kinder großgezogen hat. Immer auf sich gestellt, in entscheidenden Situationen meist allein. Beide sind über 50, als sie sich neu aneinander gewöhnen müssen. Der Alex, das war sein Leben. Wenn er jetzt Schicht hat gehabt, Nachtschicht, dann ist er gefahren nach dem Alex und dort ging er rumgucken, hier, da und so weiter. Und dann hat er gerne oft so eine kleine Fläschle in der Tasche gehabt, Taschenfläschle. Naja. Und dann kam er an, na Mutter, ich bin wieder da, sagt er dann und schmunzelt noch dazu. Einmal, also das ist sehr, sehr oft passiert. Er blieb in der S-Bahn sitzen, fuhr bis Friedrichstraße, fuhr zurück. So gerne ist er S-Bahn gefahren auch. Und dann kam er irgendwann hier an. Einmal war Frauentag. Also, Papa, tu mir einmal den Gefallen. Komm heute pünktlich nach Hause, ich mache feines Mittag. Ja, ja, Mama, ich komm. So, und ich schönes Mittag gemacht. Ja, er kam nicht. Und ich bring da was Feines mit, sagt er. Ich bring da was Feines mit. So, und er kam nicht. Dann bin ich gegangen, Nachmittag so um 4. Dann habe ich so ein ganz großes Vorhängeschloss. Habe ich an der Gartentür gehangen, der sagte, ich lasse heute nicht rauf. Habe ich mir so fest vorgenommen, ich lasse nicht rauf. Ja, 20 Mal an der Gartentür gerannt. Kommt er von da, kommt nicht. Dann habe ich an das Ende kommen sehen. Aber dann bin ich wieder nach dem Schlüssel geflitzt, die Gartentür aufgeschlossen, noch weit aufgemacht. Und Mama, nun bin ich endlich da. Dann war er hier in die Gärtnerei gegangen, ein paar Minuten, dass wir gerade zumachen wollten und hat die letzte, es gab ja nicht viel, die letzte winzige Azalie gebracht und das hat er mir denn zum Frauentag mitgebracht. So, meine Wut war weg. Dann am Mittag habe ich Wut gehabt, meine Wut war weg, er war da und alles war gut. Ein Kind aus der dritten Welt wollten sie unbedingt noch großziehen, aber es wurde nichts daraus. Und viel gereist sind Max und Frieda im Alter. FDGB-Reisen in die DDR-Berge. Dann, im Oktober 76, stirbt er an einem Herzinfarkt. Irgendwo war die Welt untergegangen. Ich konnte nicht mehr klar denken, sagt sie. Obwohl ich ein sehr schweres Leben hatte, aber alles ist vergessen, wenn der Mensch weg ist. Frieda Elsa H. Nun ist sie schon wieder 16 Jahre allein. Vorigen Winter, im Herbst, im Spätherbst und nun Holz. Und da bin ich herangegangen und habe für den ganzen Winter das ganze Holz gehackt. Und nicht etwa bloß morsches Holz, gutes, festes Holz. Und dann habe ich gedacht, wenn mir mal ein Stück am Kopf fliegt, weil ich war ja auch kein Fachmann. Ich habe zugehauen und manches ist so davon gesaust, dass ich muss in den Garten zusammensuchen. Aber am Kopf oder am Körper ist mir nie ein Stück gefallen. Ich habe so gern, wenn ich das Leben hochkommen sehe. Und ich kann nicht alles sterben lassen, diese Ecke, wo die ganzen Blumen stehen und ein paar Bäume und ein paar Sträucher. Und da pflege ich und da mache ich und ich habe mir viel Mühe gegeben. Nun sehe ich schlecht. Nun die Hitze, das ganze Gießen, das hilft gar nichts. Das hilft nicht, das verbrennt, das geht bis tief in die Erde rein. Und trotzdem habe ich wieder noch ein bisschen was gesät. Da gehe ich jeden Tag gucken, ob was kommt. Das Leben. Es ist einfach das Leben wichtig. Und wenn das stirbt alles und kaputt geht, nein, wenn das so weitergeht, ich habe Angst. Ich habe Angst um das Leben, was vor uns liegt. Die Zeit habe ich mir immer genommen. Ich bin auf den Friedhof gegangen und ich fand es schön. Irgendwo die Ruhe, der Frieden. Ich fand es einfach schön. Heute nicht mehr. Ich nehme an, das wird sein, dass man vielleicht selber bald dran ist. Wisst ihr, was ich sogar noch mache? Wenn hier so eine schöne Lieder kommen, dann tanze ich ganz allein, aber wie? Mache ich mir die ganze Sendung durch. Aber nicht mit Wollen, sondern es ist mir leicht, das ist mir schön. Da mache ich aber, schließe ich aber zu, nicht wenn einer reinkommt, dann denkt er, da herrscht eine Verrückte rum. Nicht? Wenn die Tür aufgeht, und da denken die Herzen nicht alle. Und ich muss jetzt mal, manchmal denke ich, ich bin doch richtig genommen, bin ich nicht, also ich bin in jeder Beziehung mir zum Schaden, aber in jeder Beziehung. Ich denke nie, Besonderheiten für mich, da habe ich keine Freude dran. Wenn ich jetzt zurückdenke, wenn früher hieß es immer, und das ist wohl heute auch noch, wenn so eine Sternschnuppe fiel, aber früher sind sie viel mehr gefallen. Und wenn die ist gefallen, dann soll man sich was wünschen. Da habe ich immer gewünscht. Mir ist nie was eingefallen. Immer Glück in der Liebe. Nichts anderes ist mir eingefallen. Glück in der Liebe, das hat mit einem Mann nichts zu tun. Also wissen Sie, das Allgemeine. Ich habe immer gewünscht, dass die Menschen gut sind mit mir. Glück in der Liebe, mit allen Menschen gut sein, das hat mir immer vorgeschwebt. Ja, aber, und was ist? Ich habe alles falsch gemacht. Lebensbilanz einer Bäuerin. Aufgezeichnet von Angelika Perl. Sprecherin Gabriele Zion. Violine Bernd Huber. Ton Erdmann Müller und Rembert Gabriel. Regieassistenz Liane Hingst. Regie Angelika Perl. Eine Produktion des Senders Freies Berlin. Sie hörten eine Sendung aus dem Jahr 1992.